Wir übernehmen jetzt eine Sendung aus Washington. Von Tag zu Tag. Aktuelles aus Amerika. Hier spricht Georg Siegert. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aktuelles aus Amerika, das senden wir jeden Tag. Jeden Tag um diese Zeit hören Sie dieser Sendung zu. Und wir behandeln alle die aktuellen Themen, die vielen Themen, die der Tag meistens bringt und die es wert sind zu berichten. Heute ist Aktuelles aus Amerika eindeutig ein einziges Thema. Aktuelles aus Amerika, der Gemini-Flug. Gus Grissom und John Young auf ihrem Flug um die Erde. Und jetzt, da ich zu Ihnen spreche, sind es 2 Stunden und 6 Minuten, dass der Flug im Gange ist, 2 Stunden und 6 Minuten, dass sich Grissom und Young auf ihrem Flug um die Erde befinden. Und wie das Cape meldet und wie alle die Abhör- und Beobachtungsstationen melden, funktioniert alles ausgezeichnet. Wir haben bereits die Stimmen der Astronauten hören können. Eine Unterhaltung hat mehrfach stattgefunden zwischen Young, Grissom und den Bodenstationen, zum ersten Mal kurz gleich nach dem Aufsteigen. Roger, update. Update is invisible. Roger, stay. And we're thrusting. Okay, thrust looks good from here. Show full scale round to there. Okay, we're starting to steer. Das waren Grissom und Young, wie sie aus ihrer Raumkapsel mit den Bodenstationen sprechen. Und sicher, meine Damen und Herren, haben Sie nicht jedes Wort verstanden. Das wäre ja auch zu viel erwartet. Aber die kritischen Instrumente, die man im Cape Kennedy für die Aufzeichnung dieser Stimme benutzt, ermöglichen es doch, die Stimmen auszuwerten. Und so erfahren wir einiges über die Experimente, die die beiden Männer in der Kapsel durchführen. Grissom sitzt im Moment am Steuer, wenn ich das Wort benutzen darf, und Young führt die Experimente durch, die medizinischen zum Beispiel, auch die Essexperimente. Young ist nämlich derjenige, der oben in der Kapsel Schmorbraten isst. Und Schmorbraten, der in Form von kleinen Stückchen, von Würfeln aus einer Plastiktüte herauskommt. Die Plastiktüte wird mit einer besonderen Schere dort oben aufgeschnitten und es werden dem Schmorbraten ein paar Tropfen Wasser zugesetzt und siehe da, es schmeckt dann wie zu Hause. Das, meine Damen und Herren, klingt für Sie vielleicht komisch, aber das ist es nicht. Das ist von allergrößter Wichtigkeit, denn all diese Experimente werden uns ja ermöglichen, für weitere Raumflüge die genauen und die unbedingt erforderlichen Bedingungen zu schaffen. Gemini-Raumflug ist im Gange und unser technisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter George Carler, der hier neben mir sitzt, möchte Ihnen etwas über die wissenschaftlichen Einzelheiten erzählen. Das Gemini-Zweimann-Raumschiff ist so konstruiert, dass es Kursmanöver während des Fluges ausführen kann, die für das endgültige Ziel des amerikanischen bemannten Apollo-Mondprogrammes von entscheidender Bedeutung sind, dessen Ziel es ist, ein 3-Mann-Astronautenteam zum Mond zu senden und 2 von ihnen auf der Mondoberfläche zu einem ersten kurzen Studienaufenthalt landen zu lassen. Es handelt sich dabei um Kursmanöver, die als sogenannte Rendezvous-Technik und als Docking bezeichnet werden, das heißt, die Technik, 2 separate Raumschiffe zu einem Rendezvous im Weltraum dicht aneinander zu bringen und dann in dem Docking-Manöver die beiden Raumschiffe zu einem einzigen großen Raumschiff zusammenzukoppeln, das genügend Raum und Kraft hat, ein Team von 3 Mann zum Mond zu bringen. Das Gemini-2-Mann-Raumschiff wird natürlich die ganze Reihe dieser komplizierten Raummanöver, die für den tatsächlichen Apollo-Mondflug geplant sind, noch nicht ausführen. Aber die Astronauten Grissom und Young werden bereits während der 3 Erdumkreisungen die ersten sehr wichtigen Etappen dieser späteren Gesamtmanövertechnik für einen Mondflug ausprobieren. Sie sind beim Start des Gemini-Raumschiffes zunächst in eine elliptische Erdumlaufbahn gebracht worden, deren höchster Punkt 240 Kilometer und niedrigster Punkt 160 Kilometer über der Erde beträgt. Kurz vor der Beendigung der ersten Erdumkreisung feuern sie eine kleine am Raumschiff angebrachte Rakete in eine der Flugrichtung entgegengesetzte Richtung. In diesem Augenblick hat das Raumschiff fast den Tiefpunkt der Umlaufbahn erreicht und das Resultat der Raketenzündung ist, dass das Raumschiff nicht mehr die notwendige Triebkraft hat, um bis zum Höchstpunkt der ersten Erdumlaufbahn in den Weltraum hinauszufliegen. Stattdessen wird der Höchstpunkt der zweiten Erdumlaufbahn nur etwa 164 Kilometer sein, also verglichen mit dem Tiefpunkt von 160 Kilometern befindet sich dann das Gemini-Raumschiff in einer fast perfekten Kreisumlaufbahn um die Erde. Und dann, wenn Grissom und Young ungefähr die Hälfte der zweiten Erdumkreisung hinter sich haben, werden sie eine Serie weiterer kleiner Raketen abfeuern, wodurch das Raumschiff zur Seite getrieben wird und in eine neue Umlaufbahn, die einen anderen Neigungswinkel zur Erde hat als die vorherige Erdumlaufbahn. Bei bisherigen bemannten Raumflügen ist zwar die Form der Erdumlaufbahn geändert worden, das heißt von einer elliptischen Umlaufbahn in eine kreisförmige oder umgekehrt, aber eine Änderung des Neigungswinkels der Umlaufbahn zur Erde von einer Erdumlaufbahn zur anderen bei einem bemannten Raumflug wird jetzt von den Astronauten Grissom und Young in ihrem Gemini-Raumschiff zum ersten Mal ausprobiert. Bei diesem ersten Gemini-Raumflug ist bei dem Kursmanöver die Stoßkraft der abgefeuerten kleinen Raketen, um das Raumschiff auf der zweiten Erdumlaufbahn zur Seite zu drängen, noch verhältnismäßig gering. Und dementsprechend ist auch noch die Änderung des Neigungswinkels zur Erde von der einen zur anderen Umlaufbahn relativ gering. Aber bei den weiteren Gemini-Zweimann-Raumflügen, der zweite ist ja möglichst schon für Mitte dieses Jahres geplant, werden diese ersten Kursmanöver weiter vervollkommnet werden. Und dann zum Schluss, auf der dritten und letzten Erdumlaufbahn, werden noch einmal von den beiden Astronauten kleine Raketen am Raumschiff abgefeuert, wodurch es wieder in eine elliptische Erdumlaufbahn gebracht wird, deren niedrigster Punkt nicht mehr als 80 Kilometer über der Erde sein wird. Und das ist auch der Augenblick, wenn Grissom und Young ihr Gemini-Raumschiff zurück in Richtung Erde steuern werden, die sie heute um 15.24 Uhr mitteleuropäischer Zeit an der Spitze der Titan II Riesenrakete verlassen haben. Und wenn der überaus schwierige letzte Teil ihrer Raumreise beginnen wird, der Wiedereintritt in die dichte Erdatmosphäre und die erhoffte sichere Landung und Bergung im Atlantischen Ozean. Danke, George Carler. Nach den allerletzten Meldungen aus dem Gemini-Raumschiff und vom Kontrollturm auf Cape Kennedy haben die beiden Astronauten Grissom und Young programmgemäß das erste Umlaufbahnmanöver begonnen und durchgeführt. Kurz vor der Beendigung der ersten Erdumkreisung, etwa über Kalifornien und Texas, wurde die elliptische Erdumlaufbahn in einen fast perfekten Kreisumlauf um die Erde geändert. Die weiteren geplanten Orbitmanöver werden in den kommenden Stunden zur Zeit der zweiten und dritten Erdumkreisungen vorgenommen werden. Die beiden Astronauten stehen für alle diese Orbitmanöver in ständiger direkter Verbindung mit der Zentralkontrollstelle auf Cape Kennedy. Und, meine Damen und Herren, während die Astronauten jetzt seit 2 Stunden und 14 Minuten sich im Orbit befinden und während sie bereits zur Erde gemeldet haben, dass der Blick, den sie haben, perfekt ist und dass sie alles als perfekt, als okay oder wie es in der Astronautensprache heißt, als A-okay empfinden, so jedenfalls nach ihren Berichten, die sie uns aus der Kapsel geben. Während dieser Zeit ist unser Reporter Peter Fürst dabei, sich mit zwei Beobachtern des Raumfluges, mit Herrn Hans-Christian Tröbst und Hans-Gerhard Meyer vom RIAS zu unterhalten. Ich würde sagen, dass dieses Manöver, das Grissom und Young jetzt durchgeführt haben, eines der wichtigsten im ganzen Flug ist. Sie sollen nämlich ihre elliptische Umlaufbahn in eine kreisförmige Bahn verändern, deren Erdabstand jetzt nur noch ungefähr 160 Kilometer beträgt. Solche Manöver sind die Voraussetzung für ein sogenanntes Rendezvous mit einem anderen im Weltraum befindlichen, bemannten oder unbemannten Satelliten. Und diese Rendezvous wiederum sind Voraussetzung für den bemannten Flug zum Mond, jedenfalls den bemannten Flug, wie Amerika ihn durchführen will. Es ist also ein einmaliger Schritt in der Raumschifffahrt. Ich würde sagen, zweifellos ist das ein einmaliger Schritt. Und es wurde von Sprechern der NASA in den letzten Tagen immer wieder betont, dass die meisten Manöver der Gemini-Kapsel von den beiden Astronauten jetzt selbst an Bord durchgeführt werden. Das bedeutet also, sie können ihre Kapsel regelrecht steuern. Ich möchte nicht sagen wie Piloten eines Flugzeuges, aber sie haben doch einen sehr großen Einfluss darüber, welche Flugmanöver die Kapsel durchführen wird. Und mit uns ist auch Herr Hans-Gerhard Meyer, Raketenfachmann, den man in Deutschland sehr gut kennt. Herr Meyer, Sie haben alles genauso gut beobachtet, selbstverständlich, wie wir. Ja, also für mich war das Eindrucksvollste eigentlich nicht das Technische, sondern am eindrucksvollsten war mir gleich am Anfang des Starts, neben dem Aufstieg der Rakete natürlich, wie plötzlich die beiden Kameraden von Young in ihren Düsenjägern einschwenkten. Man sah die Bahn, die Kondensbahn ihrer Flugzeuge, wie sie einschwenkten, und dann dieses schimmernde Geschoss, als es dann losging, auf die Bahn über den Ozean hinweg begleiteten, flankierten zu beiden Seiten zwei Kameraden, begleiteten zwei Kameraden, die da drin saßen. Das war für mich beinahe das Eindrucksvollste. Das war eigentlich ein emotioneller Moment. Ja, sicher. Warum soll man nicht auch als Techniker emotionelle Momente haben? Aber rein vom Technischen her würde ich sagen, hier sind zwei Punkte zu beachten, gerade bei diesem Gemini-Start. Das erste ist die Rakete. Zum ersten Mal tritt hier ein ganz neues amerikanisches großes Trägergeschoss in Erscheinung. Das ist die Titan-Rakete. Sie ist hier, spürt hier zum ersten Mal ihre Rolle als als Booster, als Trägerrakete für eine bemannte Raumkapsel. Ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt ist die Kapsel selbst, die ja außerordentlich viel weiterentwickelt ist als die Mercury-Kapsel. Es ist nun keine Kapsel, die einfach durch den Raum geschleudert wird. Es ist ein Raumflugzeug, würde ich sagen, das gesteuert wird und das nun nicht nur willkürlich seine Lage um die Achse drehen kann, sondern das Großartige, ja auch seine Bahn so wählen kann, beinahe schon wie ein Flugzeug. Ich meine, es fängt erst an, aber der Kern, die Grundlage des Manövers ist da und natürlich ist es auch ein Manöver, das dann hinaus in den Raum zur späteren Mondbegegnung führt. Herr Tröbst, Herr Meyer, vielen Dank vom Raketenstartgelände in Kap Kennedy. Hier spricht Peter Fürst, auf Wiederhören. Ja, während Sie dieses kurze Gespräch eben hörten, ist der Raumflug seit 2 Stunden, 18 Minuten und 52 Sekunden, um genau zu sein, 53, 54, 55 Sekunden im Gange. Der Raumflug verläuft nach wie vor völlig programmgemäß und wie die Dinge jetzt stehen, erwartet man den Wiedereintritt der Raumkapsel in die Erdatmosphäre so etwa um 14.30 Uhr, und ich spreche von 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Ja, wie viel Uhr ist es bei uns eigentlich, meine Damen und Herren? Denn das stimmt ja gar nicht. Wenn ich jetzt zu Ihnen sage 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit, dann irre ich mich. Und diese Schwierigkeit haben wir sehr häufig. Unserer Zeit ist es 14.30 Uhr bei Ihnen in Deutschland, also 8.30 Uhr, 20.30 Uhr abends bereits, wenn der Flug zu Ende geht, wenn die Kapsel wieder in die Erdatmosphäre zurückkommt. Und wir werden Ihnen zu dieser Zeit oder wann immer möglich weitere Berichte bringen. Wir werden Ihnen von dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre der Kapsel eine Reportage bringen, wenn wir können, wenn wir es miterleben können. Wir werden Ihnen weitere Reportagen bringen von der Bergung der Raumkapsel, nachdem sie im Karibischen Meer wohl niedergegangen ist. Wir werden Ihnen erklären und sagen, welches Schiff die Kapsel aufgefangen hat und so weiter. Wir jedenfalls halten Sie auf dem Laufenden und bis dahin auf Wiederhören.